Den Mitgliedern der außerordentlichen Regierungskommission erklärt Byrd nach seiner Rückkehr wörtlich: Im Falle eines neuen Krieges kann Amerika von einem Feind angegriffen werden, der in der Lage ist, von einem Pol zum anderen, mit unglaublicher Geschwindigkeit zu fliegen. Das Schwarmland, die legendäre Festung im Eis, zu finden dort die allerletzten Reste des Reichs. Ihr Befehl ist klar zu hören, auf den Ruf unserer Ahnen, das Kalijuga überstehen und das letzte Blut zu bewahren. Zu warten auf das Zeichen, das den Frieden besiegelt, dass Deutschland in der Ferne ist und bleibt die Wiege des Sieges. Sie beschwören dieses Licht, das unsere Sache beflügelt, das letzte Bataillon sind wir und darum sammelt euch zügig. Verborgen in den Tiefen, damit am Sieg sich nichts ändert, bauten sie geheime Verstecke, falls der Krieg sich verlängert. Transportierten viel Gerät und Material über Meere in die große Kälte des Südens, wo sonst zu finden nur Leere. Entdeckten sie warme Flüsse, die sich brannten zum Ufer, so schafften warme Quellen im Innern dieses Land für Besucher. So nahm sich unsere Führung dieses Land ohne Vater, tauften es nur Schwabenland oder schufen aus dem Stand, wo nichts da war. Eine Zuflucht für die Besten, eine rassische Elite. Sie wussten, auf den Nordmann wird der Hass sich nun vertiefen. Mutig waren jene, die gekämpft haben und lieben, ihr Leben für uns gaben in den Straßen und an viele. Während sie die Deutschen quälten oder elendig vertrieben, weinten einige meist und schworen, euch werden wir kriegen. Dort erzählt man die Legende von verschwundenen Personen. Trauernd scheint ihr Blick auf die verwundeten Nationen. Das Schwabenland, die legendäre Festung im Eis, zu finden dort die allerletzten Reste des Reichs. Ihr Befehl ist klar zu hören, auf den Ruf unserer Ahnen, das Kalijuga überstehen und das letzte Blut zu bewahren. Zu warten auf das Zeichen, das den Frieden besiegelt, dass Deutschland in der Ferne ist und bleibt die Wiege des Sieges. Sie beschwören dieses Licht, das unsere Sache beflügelt, das letzte Bataillon sind wir und darum sammelt euch zügig. Erkoren, um zu bleiben und zu beobachten die Schande, zu lernen von dem Virus, der eroberte die Landen. Beweinten sie alle Werte, die verloren und verschwanden. Sie bildeten einst Kreise, die zu hören sich ernannten. Sie, die allerletzten Deutschen, die das Reich repräsentieren, warten auf die Samen, die in der Heimat wieder sprießen. Die einstehen für die Ahnen, für sie streiten und auch siegen. All die Knechte richten, die vor Deutschlands Feinden kriechen. Sie warten nur auf dich, dass du erkennst die Medizin. Die Völker heilst vom Virus mit deinen Händen bis zum Sieg. Dass du ergreifst das Wort, um dann zu nennen, was du siehst. Du dich mit uns zusammen tust, um zu bekämpfen das Regime. Keine Zeit, wir müssen siegen, um zu leben. Ihre Pläne werden wahr, welche uns ziehen in die Leere. Unser Schicksal, es wird schlimmer für die Seligen. Drum werde ich gegen sie, um dich für immer zu verewigen. Das Schwabenland, die legendäre Festung im Eis, zu finden dort die allerletzten Reste des Reichs. Ihr Befehl ist klar zu hören, auf den Ruf unserer Ahnen, das Kalijuga überstehen und das letzte Blut zu bewahren. Zu warten auf das Zeichen, das den Frieden besiegelt, dass Deutschland in der Ferne ist und bleibt die Wiege des Sieges. Sie beschwören dieses Licht, das unsere Sache beflügelt. Das letzte Bataillon sind wir und darum sammelt euch zügig. Das Schwabenland, die legendäre Festung im Eis, zu finden dort die allerletzten Reste des Reichs. Ihr Befehl ist klar zu hören, auf den Ruf unserer Ahnen, das Kalijuga überstehen und das letzte Blut zu bewahren. Zu warten auf das Zeichen, das den Frieden besiegelt, dass Deutschland in der Ferne ist und bleibt die Wiege des Sieges. Sie beschwören dieses Licht, das unsere Sache beflügelt. Das letzte Bataillon sind wir und darum sammelt euch zügig. Karl Dönitz, Oberbefehlshaber der deutschen U-Boot-Waffe. Die U-Boot-Flotte Deutschlands kann stolz sein, dass sie am anderen Ende der Welt für den Führer eine uneinnehmbare Festung errichtet hat. Meine U-Boot-Fahrer entdeckten ein echtes irdisches Paradies.